Also das Thema, was ich hier heute Abend mir vorgenommen habe, ist eigentlich ein Beitrag schon zu dem, was da für die Diskussion über G8 angekündigt worden ist, nämlich ein Beitrag über ein Stück Weltlage und Imperialismus. Ich muss gleich vorweg sagen, dass eigentlich der Titel Linksrutsch in Lateinamerika eine Themaverfehlung ist. Das, was so gekennzeichnet wird, halte ich nicht für so etwas, sondern für was anderes. Aber das wird im Verlauf dessen, was ich zu erzählen habe, dann ja noch klar werden. Außerdem möchte ich nur formell sagen, wenn es Fragen, Einwände oder so gibt, die sollen ruhig gleich vorgebracht werden. Wenn es gewichtiger ist und mit Lautstärke nicht geht, das Mikrofon steht dann zur Verfügung. Ich will als Vorbemerkung längerer Art sozusagen ein paar Bemerkungen zu dem Thema machen, die soziale Frage in Lateinamerika, wie sie radikal gestellt wird und wie sie noch radikaler zurückgewiesen wird. Wer sich stellt, ist, und das ist eigentlich der Hauptagent und das Hauptsubjekt dessen, was ich an Lateinamerika jetzt eben unter dem Thema Linksrutsch behandeln will, der Chavez, der stellt nämlich die soziale Frage in der Art, dass er eine Diskrepanz feststellt, die er für einen Skandal hält. Er sagt, in Lateinamerika gibt es täglich mehr Hunger, mehr Elend, täglich gibt es mehr Reiche, täglich bereichern sich die Eliten mehr. Dabei, und das setzt er dagegen, sind wir ein Land mit den größten Süßwasserreserven der Welt, mit Millionen von Hektar fruchtbarer Erde, ein riesiges Territorium, ideal für den Tourismus, ein junges, fröhliches, karibisches Volk und vieles mehr und unter dem Strich bleiben 80% Armut. Wie ist das zu erklären? Also eine rhetorische Frage eigentlich, eine Anklage gegen unübersehbare Gegensätze, Bereicherung auf der einen Seite, absolutes Elend auf der anderen, Hunger und Gewalt, ziemlich elementarer Natur. Und es ist ja auch auf den ersten Blick ein Gegensatz, zum Beispiel in Brasilien, wo Hunger zum Generalproblem erklärt worden ist vom Präsidenten Lula, in einem aufstrebenden Schwellenland, wo VW und andere Multis Lohnen produzieren, das ein Atomprogramm verfolgt von nicht geringem Umfang, das sogar in die Raumfahrt mit involviert ist, die führende Wirtschaft Lateinamerikas, genauso in Venezuela, immerhin einer der bedeutenden Erdöllieferanten, mit einem ziemlichen Zufluss an Öldollars, dort eben Privatbereicherung, Reichtum auf der einen, wachsendes Massenelend auf der anderen Seite. Und dazu, so viel ist dem Zitat von Chavez ja zu entnehmen, meint der, das wirft kein gutes, sondern ein sehr schlechtes Licht auf die Politik, die in diesen Ländern getrieben worden ist und auch die Interessen, die mit dieser Politik verfolgt worden sind. Und er sagt das auch und nennt die Schuldigen, Eliten und transnationale Unternehmen, ist wieder Zitat, was die suchen, ist der ökonomische Mehrwert, die finanziellen Vorteile und dabei vergessen sie den Arbeiter, die Arbeiterin, die Kinder und die Würde der Völker. Man hört schon, der Standpunkt von diesem Mann ist, dass die Völker, also die Arbeiter, Arbeiterinnen, Kinder und so weiter, was Besseres verdient hätten als Armut und Gewalt. Und klagt an einen Zustand, wo das erstens offensichtlich überhaupt nicht selbstverständlich ist, umgekehrt, wo das laufend produziert wird, und zweitens macht er sich dafür stark, und das will ich dann im späteren erläutern, das für sein Land ziemlich grundsätzlich zu ändern und sein Volk durch politische Anstrengungen besser zu stellen und seine laufende Verarmung zu beenden. Und dafür beruft er sich dann auch für diesen Willen, mit dem er angetreten ist und den er jetzt seit Jahren verfolgt und mit dem er ja ziemlich viel aufrührt, beruft er sich auf sein Volk, also nochmal ein Zitat: Das Volk ist der Schande müde, ein Volk zu sein, das auf einem Gebiet voller Reichtümer lebt, aber dennoch in Armut. Oder zu sehen, wie die venezolanischen Bauern auf einem Gebiet, das über einem Meer aus Erdöl liegt, in der absoluten Armut gelebt haben. So nochmal seine Auffassung, die er hier dem Volk in den Mund legt. Es ist einfach ein Skandal, diese Zustände. Reichtum auf der einen, Armut auf der anderen Seite. Wir haben die Mittel und er hat den Willen, daran etwas zu ändern. Also ein Sozialprogramm ziemlich umfassender, radikaler Natur und eins, wo man meint, dass so gesehen doch irgendwie selbstverständlich sein sollte und für Engagierte, sagen wir mal eine engagierte, aufgeklärte Öffentlichkeit eben auch verpflichtend. Er bekommt allerdings darauf von der demokratischen Öffentlichkeit hier ein Echo, das sich kurz zu analysieren lohnt, weil vielleicht jeder, der also irgendwie den sozialen Standpunkt von Chavez teilt, der auch, egal aus welchen Gründen und mit welchen Argumenten und in welche Richtung meint, da müsste was geändert werden, vielleicht bemerkt, wie brutal die demokratische Öffentlichkeit da argumentiert, aber es lohnt sich vielleicht, die Mechanismen und Gründe dafür kurz aufzuführen. Es ist eigentlich kein einziges wahres Wort, was da zu hören ist, sondern die führen sich auf als Sittenwächter darüber, was sich für eine Regierung in Lateinamerika gehört. Aber das ist gerade aufschlussreich. Zuerstens beschönigen eigentlich hiesige Kommentare die Lage dort überhaupt nicht. Ich zitiere mal, ich glaube, es war die SZ. Viele Venezolaner und andere Lateinamerikaner sind enttäuscht von dem, was ihnen die Ökonomen verschrieben hatten. Sie fragen sich, weshalb in ihren rohstoffreichen Ländern die Mehrheit in Armut lebt, weshalb multinationale Konzerne auf ihrem Boden so viel verdienen und so wenig investieren. Auch die gegenwärtig hohen Ressourcenpreise nähren hauptsächlich eine immer reichere Minderheit. Das Pro-Kopf-Einkommen zwischen Rio Grande und Feuerland war zur Jahrtausendwende geringer als 1980. Privatisierungen von Schlüsselsektoren führten mitunter zu konzentrierten Exzessen wie in Mexiko, wo ein Telefonkrösus in wenigen Jahren zu drittreichsten Menschen der Erde aufstieg, oder in Bolivien, wo sich viele Einwohner das eigene Gas und Wasser nicht leisten können. Also das Elend wächst, die Kluft zwischen Arm und Reich, die Länder werden ärmer, die internationalen Kapitalanlagen haben sich für die einen gelohnt, für die Bevölkerung dort nicht. Also dann die Frage nach den Gründen. Denkt man, und so wird ja hier auch getan, die Völker fragen es sich, die Öffentlichkeit zitiert. Zumindest nach den Gründen fragen, weil weg damit, von wegen. Die Kommentare machen ganz anders weiter, nämlich das alles darf kein Einwand sein. Umgekehrt eine praktische Kritik, Besserstellungsbemühungen für die Bevölkerung da hinten setzen den, der sie macht, einfach ins Unrecht. Und das wird in verschiedener Art und Weise und ziemlich direkt und brutal ausgesprochen. Also dazu ein paar Zitate. Ein größerer Bericht aus der NZZ führt eigentlich lauter Sozialleistungen in Venezuela auf, um sie dann unmittelbar zu denunzieren. Also Zitat, die Missionen, das sind die Initiativen, die sozialen Hilfswerke und Staatsunternehmungen in Richtung Bevölkerung, die da unternommen werden, die heißen Missionen. Die Missionen bestehen aus vielerlei Dienstleistungen für arme Leute, etwa medizinische Versorgung, Alphabetisierung und Ausbildung. Die Merkal, also Volksläden, die da aufgemacht werden, verkaufen zu solidarischen Preisen Ersparnis von 42%. Früher verkauften kleine Bodegas in armen Quartieren, etwa an den Abhängen der Hauptstadt Caracas, ihre Waren teurer als der Supermarkt im Tal, also bei den Reichen, unter anderem, weil Anlieferung per Lastwagen nicht möglich ist. Die Merkal bewirken, dass Arme nicht mehr teurer einkaufen als Reiche. Die Regierung fördert Kooperativen und sogenannte Firmen sozialer Produktion. Frauen nähen Polohemden. Das Land und die Gebäude gehören der PDVSA, also der Erdölgesellschaft. Früher befand sich dort ein Treibstofflager. Die Nähmaschinen und deren Unterhalt, die Textilien, die Ausbildung, der Strom und die Verwaltung des Zentrums sind von der Regierung bezahlt oder aus einem staatlichen Darlehen an die Kooperativen finanziert. Auftraggeber ist der Staat. Na ja, da sollte man sagen, das sind Sozialleistungen, die eigentlich nicht zu kritisieren sind. Hier macht sich mal ein Staat wirklich dafür stark, dass Lebensmittel billig zu haben sind, dass eben die Leute irgendwie was zu arbeiten haben, was Nützliches zu tun haben, von wegen. Zitat geht weiter. Die neuen Strukturen sind institutionalisierter Kontrolle entzogen. Es scheint unmöglich, dass die Merkal ohne Subventionen zu funktionieren vermöchten. Was mit dem Attribut solidarisch versehen wird, dürfte mit Staatsgeldern finanziert sein. Gegenüber privaten Läden bedeutet Merkal unlauteren Wettbewerb. Genossenschaften und Firmen sozialer Produktion sind künstlich ernährt. Sie existieren, weil es sich Chavez leisten zu können, glaubt, sie als Instrumente der neuen sozialen Struktur heranzuzüchten. Das System Merkal stellt ein Instrument politischer Macht und Kontrolle dar, da immer mehr Konsumenten für ihren täglichen Bedarf davon abhängen. Die Regierung kann über die Merkal die Versorgung steuern. Böse Zungen behaupten, die Regierung baue für den Fall der Notwendigkeit einer Rationierung von Lebensmitteln vor. Also es ist schon ein Hammer. Da können sich Arme mal Lebensmittel leisten. Da wird Produktion zum Zweck der Versorgung aufgezogen und nicht noch aus dem letzten Groschen der Slumbewohner ein Geschäft und sogar noch ein besonders gutes gemacht. Unmöglich, marktwidrig, also künstlich. Ein Anschlag auf die Konkurrenz, und das spricht natürlich nicht gegen die, nicht gegen den Zynismus der Marktgesetze und gegen die Erpressungsmacht der Geschäftemacher, sondern gegen die Versorgungsleistungen, die der Staat da organisiert. Die sind unnatürlich, die sind Entmündigung, nicht Versorgung, sondern letztlich Entzug. Genauso bei Ausbildung, noch als weiteres Beispiel. Also Zitat, Ausbildung an der Universidad Bolivariana, Techniker mittleren Niveaus, mit kaum Chancen auf freiem Markt. Der Staat beschäftigt sie in Missionen, Kooperativen und anderen Einrichtungen der Revolution. Viele erhalten eine Ausbildung, die ihnen bisher versagt geblieben ist. In armen Vierteln gibt es erstmals medizinische Versorgung. Viele Funktionäre, Animatoren, soziale Kommunikatoren oder Verwalter erhalten dank der Revolution eine Stelle. Naja, ein löbliches Beschäftigungsprogramm mit sozialem Nutzen. Schon wieder von wegen. Dies bedeutet eine Art, so geht das Zitat weiter, Entmündigung durch Ausbildung. Eine Ausbildung nämlich, die nur im Rahmen der Revolution anwendbar ist. All dies ist Umverteilung ohne viel produktive Investitionen und fördert Korruption. Es ist also schon erstaunlich. Man könnte diese Vorwürfe eigentlich mit viel mehr Recht auf kapitalistischen Handel, auf kapitalistische Beschäftigung, auf Ausbildung in kapitalistischen Staaten anwenden. Wenn Erpressung mit Geldkalkulation, Beschäftigung nur wenn rentabel, Qualifikation als eben Festlegung auf Bereitstellung und Bereithaltung für lohnende Anwendung unter Kapitalregime und sonst nichts zählt an Kenntnissen, man sonst nichts kriegt, nicht angewendet wird. Also Ausbildung in lauter zu Lasten der Leute verschleuderten Fähigkeiten auf der einen und die Beschränkung der Kenntnisse und ihrer Anwendung auf der anderen besteht, naja, dann ist es doch eher hier so. Dort werden welche ausgebildet und nicht gleich arbeitslos. Nicht nach Prinzipien des kapitalistischen Arbeitsmarkts mit und ohne viel Ausbildung zu Angeboten, auf die das Kapital nach seinem Bedarf zurückgreifen darf, sondern der Staat sagt glatt, er braucht Leute und deshalb und dafür sollen sie was lernen. Und schon ist das Unfreiheit, Verschwendung, Indoktrination. Und es geht so weiter, also es wird immer bunter. Sozialausgaben, die das Volk besser stellen, es ist Geldmissbrauch für persönliche Machtgelüste und die schaden am Ende natürlich nur dem Volk. Also Präsident Chavez, so heißt es, wird die rückverstaatlichen Unternehmen ebenso wie die staatliche Erdölgesellschaft PDVSA benutzen, um sein Patronagenetzwerk auszubauen und Sozialprogramme in diversen Nebenhaushalten zu finanzieren. Er will die Reichtümer, die der hohe Ölpreis ins Land spült, ganz einfach und im Sinne der Machtsicherung möglichst effektiv verteilen. Das Konzept geht bisher auf, denn der Präsident hat eine breite Basis im Volk. Langfristig werden die Venezolaner den Preis dafür zahlen, spätestens wenn das Fass Rohöl wieder weniger als 40 Dollar kosten sollte. Also nach der Logik lieber gleich gar keine Öldollars dafür ausgeben, das erspart den späteren Schaden. So, wo kommt eigentlich das gute Gewissen der Öffentlichkeit her? Also all diese Werke, die Sie da ankreiden, als einfach ein ganzes Programm von Verwerflichkeit abzutun, das entspringt eigentlich sehr schlicht dem Standpunkt, dass diese Mittel, diese Reichtumsquelle, die Öldollars, der Ertrag aus dem Öl, der ganze Staatshaushalt und das ganze Staatsinventar für was anderes da zu sein hätten, nämlich, und das sagen Sie dann auch, für auswärtige Investoren, selbstverständlich nur zum Segen des Landes. Also noch ein Zitat, diesmal aus der Süddeutschen. Im Prinzip ist nichts dagegen zu sagen, wenn Venezuela und Bolivien ihre Schätze selbst verwalten und den Eigennutz internationaler Firmen bremsen wollen. Also sehr großzügig zugestanden, dass da ein Land natürlich irgendwie selber darüber verfügen darf, aber dann fragt sich nur, auf welche Art und zu welchem Nutzen. So, Chavez hat sich gefragt und gesagt, zum Nutzen seiner Bevölkerung. Die Süddeutsche, wer Investoren verprellt, der schadet sich selber. Also kein Gedanke, dass vielleicht das, wofür sie dann plädieren, also die auswärtigen Investoren, sich an Chavez Sozialprogramm blamieren können. Sondern selbstverständlich, Investoren sind der Maßstab für gutes Regieren. Gut, mal anders gelesen und dann komme ich eigentlich zur eigentlichen Sache so langsam. Sind diese ganzen Invektiven, diese Zynismen und eigentlich Gemeinheiten, die da diesem Programm, mit denen dieses Programm besprochen wird, ein einziges Bekenntnis dazu, dass der Kodex guten Regierens, für den da eine bestallte demokratische Öffentlichkeit plädiert, wirklich unverträglich ist mit den Rücksichten auf ruinöse Folgen für die Völker. Verlangt ist ganz unmittelbar eine Politik, die auf Bedienung auswärtiger Interessen, auf Investoren achtet, die nicht der nationalen Aushaltbarkeit und die Frage, ob die Bevölkerung das aushält, zur politischen Leitlinie macht, auch wenn das selbst nach bescheidenen sozialstaatlichen Maßstäben hier lauter Extreme an Armut produziert. Andersrum gesagt, die Frage, wie es der Bevölkerung geht, wie die nationale Politik da diese Anforderungen aushält, landet in der Besprechung dann unmittelbar und sehr konsequent auch bei höheren Weltordnungsfragen. Nämlich mit dem Vorwurf, da rühren Staaten an Verhältnisse, da entziehen sie sich, stellen sich dem, was geboten ist, und das steht ihnen nicht zu. Zum Beispiel dieser Beschluss Venezuelas, mit Kuba Ärzte gegen Öl zu tauschen, der wird einfach schlicht so kommentiert, Bolivien wird mit eingeschlossen, Öl und Gas sollten nicht zu politischen Kampfmitteln verkommen. Und das eben in Bezug oder im Verhältnis zu Ländern, die schon damit, dass sie unser Öl sagen, Amerika oder Europa, das kennt ja jeder, unser Öl in Nahost, gar nichts anderes als ein einziges politisches Kampfprogramm ausdrücken. Bloß vom Standpunkt aus, dass es ihnen zusteht, für sie selbstverständlich der Zugriff ist, denen aber irgendeine Form von alternativen Gebrauch nicht zusteht. Und dafür, für dieses, da entziehen sich eventuell Staaten den Gebotenen. Dafür steht dann die Vokabel in der Öffentlichkeit vom Linksruck. Also da wird die Gefahr eines Linksnationalismus, heißt es dann auch, beschworen. So ungefähr wie wenn gesunde Patrioten gegen Nationalismus wären. Aber dort entdecken sie eben einen falschen, einen abweichlerischen. Also sie teilen einfach nicht das Urteil, die Verhältnisse sind unerträglich, sondern sie subsumieren das alles unter den Generalnenner. In Lateinamerika regt sich ein nationaler Standpunkt, der die Verhältnisse durcheinander bringt, der die Ordnung in Frage zu stellen droht. Also eine sehr parteiliche Sicht auf die Kräfteverhältnisse ist eigentlich das, was in dieser Vokabel vom Linksrutsch von der demokratischen Öffentlichkeit da auf ihren Begriff gebracht wird. Da definieren nach deren Geschmack Länder ihre nationalen Anliegen falsch, pochen auf Rücksichten und Interessen, die sich nicht gehören, und stellen damit Machtverhältnisse in Frage, die sich gehören. Und deshalb werden dann unter Linksrutsch auch die unterschiedlichsten Regierungen in Lateinamerika, Chavez genauso wie Lula, Ortega genauso wie der neue Mann in Ecuador, Korea, also welche, wo sich gar nicht im Einzelnen drum gekümmert wird, was stellen die alles an und wo und wie unterscheiden die sich, darunter subsumiert und dann allerdings im Zweifelsfall bei Figuren wie Lula dann doch wieder mit relativer Beruhigung und mit einem Gott sei Dank festgestellt, naja, im Prinzip ist der ja gar nicht so wie der Chavez, doch vernünftiger, stellt er gar nichts wirklich so in Frage, wie man das bei Chavez ankreidet und wie man deswegen so gehässig und feindbildmäßig gegen den anagitiert. Insofern kann man auch sagen, gibt die demokratische Öffentlichkeit eigentlich Chavez mit seiner Polemik völlig recht. Nämlich Belange der Massen ins Feld zu führen. Also die Unerträglichkeit der besonders krassen Formen von Verelendung in diesen Ländern irgendwie zum politischen Maßstab zu machen, das stellt wirklich die herrschenden Interessen einer ganzen Weltmacht- und Weltmachtordnung in Frage. Das will ich also am aktuellen Venezuela, also am Chavez als dem radikalen Vertreter einer praktischen Kritik an diesen Gegebenheiten. Will ich also erstens ein paar Klarstellungen eben über Weltmarkt und Weltordnung, halt soweit es Lateinamerika betrifft und soweit man dort deren Prinzipien studieren kann, aufführen. Also wogegen der sich dann eigentlich richtet. Und zweitens die Art und Weise charakterisieren, wie er sich dagegen richtet und wie dieses Programm zu beurteilen ist. nach eben seiner sachlichen Seite hin als ein aktueller Fall von, es mal sozusagen, Antikapitalismus und Antiimperialismus eigener Art. Und will mich dabei aus gutem Grund, weil ich das alles für sehr verfänglich halte, was über diese Programme, über die Maßnahmen, über die Zwecke und über die ganze Lage gesagt wird, an die Verlautbarungen und das Selbstverständnis der Akteure, also an die ihre von unmittelbarer Empörung über das Elend da unten und ihre Unzufriedenheit über den Zustand der Nation ausdrückende Kritik, also die eigentlich nicht gleichsetzen mit der Lage. Das ist eben dort unten eine gleich auf Eingreifen, auf unerträglich, auf führt die Völker für die Nation nicht hinnehmbar. Eben eine erstmal moralische Kritik. Es gilt also zu beurteilen, was die dann anstellt, wie die Programme dann ausfallen, was sie wirklich anrichten. Und schon gleich nicht, dafür stehen ja die Vorbemerkungen, will ich irgendwas von dieser gehässigen ideologischen Schlacht, die da gegen den Mann geschlagen wird, für eine Auskunft über die Sache nehmen. Also will ich erstens, das halte ich für nötig, obwohl es ein knappes und nicht ganz leichtes Kapitel ist, die politökonomische besondere Lage dieser Länder und deren Notwendigkeit erläutern. Zweitens die von Chavez praktizierte Kritik, also sein Gegenprogramm charakterisieren und einordnen. Und drittens also, welche Machtfragen er damit aufrührt. Und viertens, je nachdem, eventuell ein Nachwort zu den kritischen Menschen, die Chavez als neuen Hoffnungsträger für ihre Anliegen feiern. Also das erste Kapitel, was sind eigentlich die Gründe, die Notwendigkeiten der ökonomischen und sozialen Lage dieser Nationen, gegen die der Chavez in Venezuela angeht. Also für das Nebeneinander von Privatreichtum, von massenhaft absolutem Elend und wachsender Verarmutung, von regelmäßigen nationalen Währungs- und Haushaltsnöten, von Schuldenkrisen größeren Ausmaßes, bis hin zum faktischen Staatsbankrott mit seinen ziemlich verheerenden sozialen Folgen, zum Beispiel in Argentinien vor ein paar Jahren. So einmal ganz elementar und nüchtern und ohne Anklage über Ungerechtigkeit und nationales Vergehen die politökonomische Besonderheit festhalten, die alle diese Länder auf die eine oder andere Art kennzeichnet. So Lateinamerikas Staaten arbeiten sich eigentlich seit Jahrzehnten daran ab, in der Weltmarktkonkurrenz von Rohstoff- und Agrargüterlieferanten zu Ländern mit einer möglichst umfassenden kapitalistischen nationalen Ökonomie aufzusteigen. Kuba als Ausnahme, als der große Sonderfall, der Chavez jetzt eben im Nachhinein als ein zweiter großer Ausreißer aus diesem Zustand, aus diesen nationalen Programmen. Und eigentlich sind alle diese Länder mit diesen Anstrengungen, eben es zu einer kapitalistischen nationalen Ökonomie zu bringen, zu dem geworden, was sie heute sind. Die einen nach wie vor Rohstoffländer mit einiger Industrie um diese Rohstoffe herum und mit unterschiedlich viel insgesamt, aber für die nationalen Belange überhaupt nicht ausreichenden Einnahmen. Und ein paar sind zu Standorten mit mehr oder weniger Elementen kapitalistischer Industrie geworden, mit einigen an Geschäftstätigkeit und Produktion für den Weltmarkt, aber im Grund mit ständig prekärer Kredit- und Schuldenlage der ganzen Nation. Und alle mit einer wachsenden Masse an Bevölkerung, die für diesen nationalen Bedarf überhaupt keine nützliche Rolle spielt. So, und diese abstrakte und mal sehr überblicksmäßige Kennzeichnung bedeutet allerdings einiges. Nämlich erstens entgegen der langläufigen verbreiteten Beschwerde über die einseitige Ausplünderung und gegen die Sicht dieser Nationen als Opfer oder auch entgegen der Rede von den national vergessenen Politikern, die das alles verschuldet hätten. Die Staatsmänner agieren und rechnen dort eben nicht anders als die Chefs der überlegenen kapitalistischen Nationen. Nämlich zunächst einmal als Staatenkonkurrenten auf dem Weltmarkt, also als Konkurrenten um nationale Erträge aus dem Weltmarkt. Also auch für die gilt, es geht ums Geld, um nationale Bereicherung durch Privatbereicherung, um rentable, gewinnbringende Anwendung von Arbeit durch Kapitalisten. Und von deren Erfolg haben sich auch diese Staaten abhängig gemacht, die dazu ermächtigt, Arbeiter kostengünstig und nur so weit, wie es sich dann für sie lohnt. Also im Prinzip billig und extensiv arbeiten zu lassen, weil sie sich als Nationen, als politische Staatsführer davon für ihre Nation das meiste versprochen haben. Also ihre Völker haben sie dann auch diesen Maßstab, dass es ein Auskommen von, eben nur mit einem Einkommen durch Verkauf ihrer Arbeitskraft gibt, haben sie diesen Maßstab eingeführt, also ihre Völker davon abhängig gemacht. Und sie rechnen dabei selbstverständlich als Konkurrenznationen, die sich nicht mit dem, was sie so für sich zustande bringen, begnügen, sondern nach dem auf dem Weltmarkt gültigen Maßstäben sich bewähren, also an anderen Nationen verdienen wollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, damit haben sie es allerdings zu einer umfassenden, rentablen Nutzung ihrer Völker nicht gebracht. Also auch nicht zu der hierzulande gewöhnlichen kapitalistischen Schönheit eines sortierten Arbeitsvolks, also eines konsolidierten Verhältnisses von nützlicher Armut, von profitabel angewendeter Arbeitskraft auf der einen Seite und einer mit dieser rentablen Beschäftigung einhergehenden konsolidierten, mehr oder weniger großen Abteilung Beschäftigungsloser auf der anderen Seite, die immerzu das Ergebnis von Rationalisierungen, von Einsparungen der Lohnkosten, also Einsparen von Leuten und von Mehrarbeitern übrigen ist. In Lateinamerika, in diesen Ländern herrscht einfach ein eklatantes Missverhältnis von beschäftigungslosen, völlig verelendeten Massen, die in die Geldwirtschaft einbezogen sind, aber ohne Gelegenheit überhaupt eins zu verdienen, also ohne die Gelegenheit, sich kapitalistisch nützlich zu machen. Das Missverhältnis von denen und von Beschäftigung, also von denen, die kapitalistisch ausgebeutet werden mit Niedriglöhnen, das ist nach internationalem Kapitalmaßstab. Und dass dieses überhaupt ausgebeutet werden, angewandt werden, ist in diesen Ländern glatt ein Privileg. Meiner Meinung nach ist das ein ganz großes Bildungsproblem, das in den Ländern herrscht, und das wird immer noch zu wenig forciert, und deswegen wird auch diese Ausbeutung weiter stattfinden. Also ich wollte eigentlich was ganz anders schon mit meinen Vorbemerkungen sagen. Nämlich, dass hier der lohnende Bedarf nach den Rechnungsweisen, die da gültig gemacht sind, nach der Anwendung dieser Masse von Bevölkerung nicht existiert. Das, und ich wollte eigentlich dann noch ein paar Ausführungen dazu machen, die Eigenart von Ländern, die sich eben auf den Weltmarkt beziehen, auf ihm seine Maßstäbe übernehmen und dann zu wenig kapitalistisches Geschäft zustande bringen. Das ist ein bisschen eine andere Ausdrucksweise und ein anderer Standpunkt, als zu sagen, na, wenn die bloß mehr könnten. Na, das kann ich nicht. Man sollte halt mehr in Bildung investieren. Also dann das A und O, wenn man mal in Venezuela oder anderen Ländern ist, dann einfach, dass die Leute gerne mehr können würden, glaube ich, da haben sie keine Chance. Also das ist nicht eine Motivation, sondern es gibt keine Möglichkeit. Und dass eben immer noch wenig in Bildung und wirklich gute Bildung investiert wird. Und das ist der ganz große Springpunkt meiner Meinung nach. Und Dampf. Stellt sich ja sofort die Frage, und warum wird denn da nicht in Bildung investiert, wenn doch das so nützlich ist? Wenn doch da alles so gut davon profitieren, wenn es, also profitieren jetzt erstmal im allgemeinen Sinne, wenn es doch für die Leute, für den Staat, für das Wirtschaftsleben dieser Nationen nur gut wäre. So, und diese Frage, merkst du, beantwortet sich ganz anders. Naja, dann wird offenbar in Bildung dort doch nicht so investiert, weil es sich eben nach den gängigen Maßstäben nicht lohnt. Und ich glaube, gerade vor allem, wenn die Leute sehr wenig Geld verdienen, dann ist doch die Bildung sehr, sehr, sehr lukrativ, wenn man ein bisschen mehr kann. Also ich glaube, dass es sehr lukrativ wäre. Umso schlechter die ausgebildet sind, umso mehr lohnt es sich, meiner Meinung nach. Ja, das stößt ja offenbar bei denen, bei den Zuständigen auf taube Ohren. Mit dieser Meinung, dass die sich sogar mit ihren Geschäftsinteressen selber schaden, wenn sie diese wunderbare potenzielle Ressource, Bildung, dort gar nicht ausnutzen. Offenbar ist das in dem, was an diesen Ländern für Geschäft für lohnend gehalten wird, einfach nicht eingeschlossen und vorgesehen, übrigens soweit und weil sie im Wesentlichen Rohstoffländer sind, auch der Bedarf danach gar nicht existiert. Offenbar gibt es den außerhalb dieser Länder und dann auch in diesen Ländern zunächst mal nach den Grundsätzen, die ich jetzt gerade erstmal als für Sie bisher gültig darstelle, den Bedarf nach der Entfaltung dessen, was du meinst, das wäre doch eine nützliche Ressource, gar nicht. Nicht bloß einfach den Willen nicht und da vertun sie sich, sondern die gültigen Maßstäbe da. Ja, alle Bildungsanstrengungen, die es übrigens gegeben hat, haben erstens, und die ja jetzt auch der Chavez macht, gehen ja ganz anders, zielen nämlich erstmal und ganz elementar auf Elementarbildung, also auf etwas, was so wie du denkst, je elaborierter, ausgebildeter, je höher qualifizierter, umso sicherer. Find doch einer einen Arbeitsplatz. Naja, das ist ein Idealismus, der blamiert sich ja schon hier. Dass diese wunderbare Ressource Bildung, eben diese Unis, die da so viel Qualifikation herstellen, auch automatisch dann zu einer nutzbringenden Verwendung all dieser feinen hergestellten Ressourcen führen wird. Also da eigentlich sollte man lieber andersrum fragen, inwiefern und warum ist denn erstens, wird überhaupt Bildung als Ressource betrachtet und zweitens dann nur als eine bedingte, eben nur bedingt lohnende, nur so weit nützlich wie lohnend. Dann liegt der Maßstab offenbar woanders als in der nützlichen Anwendung von Kenntnissen und Fähigkeiten jedenfalls. Dann muss man schon den Zweck begutachten, die Mechanismen, nach denen Bildung verteilt und verwendet wird. Also ich erläutere mal die paar Punkte noch, vielleicht erledigt sich dann auch deine Nachfrage, da kannst du dann nochmal nachfragen. Also das ist bemerklich, dass es in diesen Ländern, das wollte ich sagen, ist der Grund dann auch, dass es an allen möglichen Bildungsanstrengungen, ja nicht nur an denen fehlt, Es ist zu einer umfassenden, rentablen Nutzung der Völker, haben es diese Länder nicht gebracht. Also auch nicht zum, eben zum Gegenüber von nützlich angewandten Arbeitskraft und Reservearmee. Beschäftigung ist glatt ein Privileg. Und der ein Großteil der Bevölkerung ist eigentlich kapitalistisch gesehen eine riesige nutzlose Überbevölkerung, die nicht einmal als Reserve gebraucht wird. Und das ist dann da auch zu besichtigen als Elend auf dem Land, sowohl Großgrundbesitz und Plantagenwirtschaft Land aneignet und Leute vertreibt, weil die gar nicht gebraucht werden, sondern stören. Und dann als in den Slums, in den Städten, wo eigentlich Hunger und eher Gewalt unterwegs sind, weil die ohne Arbeit und ohne irgendeine verlässliche Arbeitsperspektive sich durchschlagen müssen. Und daneben und getrennt davon gibt es dann ja auch in diesen Ländern eine Arbeiterschaft, Staatsbedienstete und so weiter oder Beschäftigte in den paar nationalen oder von Multis betriebenen Großunternehmen, die zählen dann eigentlich schon zu den Bessergestellten. Und dazwischen gibt es dann sowas wie einen ganzen sogenannten informellen Sektor der Wirtschaft, der zur Bereicherung der Nation in dem Sinn eigentlich nichts Ordentliches beiträgt, sondern mehr so ein Sumpf von Kleingewerbe und Dienstleistungen, wo dann ziemlich elende Beschäftigungsverhältnisse und Geschäftemacherei mit der Armut und oder Selbstausbeutung herrschen. Naja, mit eben dem Unterschied, der ja durchaus bemerklich ist, dass ja auch hier ein konsolidierter Bereich von Verarmung, eben auch von Beschäftigungslosigkeit, von prekär Beschäftigungsverhältnissen existiert, aber doch eben immer bezogen auf ein und als Teil eines ganzen kapitalistischen Arbeitsmarkts und angewandten Arbeitskraftverhältnisses, dass dann ja doch diese extreme Form von Beschäftigungslosigkeit eigentlich der Bevölkerungsmehrheit als das Normalverhältnis, als die Grundlage für wachsende richtig Hunger, Elend und so weiter und Gewalt, so dann ja bei uns doch nicht existiert. Es ist eben schon auch an den Armutsverhältnissen der Unterschied der kapitalistischen Bereicherung der einen Nation und der relativen, also kapitalistischen Armut der anderen Nation, also der Armut an Kapital, durchaus zu sehen. Und das ist eigentlich das Dritte, was ich sagen wollte zum Zustand dieser Länder, nämlich der Grund für diese Verhältnisse ist eigentlich zu wenig kapitalistisches Geschäft, Kapitalmangel auf diesen nationalen Standorten. Wir haben es mit ihren Anstrengungen nicht zu einer Nationalökonomie gebracht, die die Nation mit Geldreichtum ausstatten, also so wie sie die erfolgreichen Weltmarktnationen auszeichnet und deshalb auch nicht zu einer wirksamen Bereicherung an anderen Standorten. Also das betrifft erstens ihre Teilhabe am Welthandel. Wir haben einfach keine ausreichenden konkurrenzfähigen Exportwaren, die Devisenüberschüsse einbringen, weil keine umfassend weltmarkttaugliche Industrie, die dazu ausreicht, die nationale Arbeiterklasse in eben nützliche, also kapitalnützliche Beschäftigung zu nehmen. Ihre Haupthandelsgüter sind eben Naturschätze und Agrargüter, also Rohstoffe für den Bedarf der kapitalistischen Zentren. Und für das produktive Kapital anderswo, das die Weltmarktgüter herstellt, also das Kapital produziert, und die Güter, die dann bei denen eben noch lohnend verkauft werden, zum Beispiel in Venezuela, das entscheidende nationale Wirtschaftsleben dreht sich eigentlich um die Exploration, Förderung und Vermarktung von Öl, entsprechend in Bolivien mit seinen alten verbrauchten Rohstoffen, die die Nation nicht dauerhaft reich gemacht haben, und seinen neuen mit dem Erdgas. Und diese Reichtumsquelle ist allerdings kapitalistisch beschränkt, weil sie bloß Teilhabe am Kapitalwachstum anderswo ist, aber selbst gar keine kapitalistische Industrie. Da wird nicht mit lohnender Ausbeutung immer mehr Reichtum produziert, sondern da wird eben an der erfolgreichen Ausbeutung anderswo und deren Mitteln, also deren Bedarf nach diesen Stoffen mitverdient. Und das macht sich auch negativ geltend, nämlich dass diese Länder vollkommen abhängig sind von den Konjunkturen des Kapitals anderswo, profitieren bestenfalls vom gestiegenen Bedarf anderswo, der den Preis dann treibt, aber wiederum beschränkt durch die Konkurrenz anderer, zum Beispiel Ölstaaten, die auch mehr verkaufen müssen und wollen, weil nur so aus Öl Öldollars für sie werden. Und an dieser Sorte Ökonomie ist ja nun wirklich unmittelbar zu greifen, dass da die Mehrheit des Volks überflüssig ist, dazu gar keinen Beitrag leistet, also sein Rumwerkeln eigentlich kein Beitrag zur nationalen Bereicherung dieser Art ist, sondern dafür im Grunde eine unproduktive Last. Und das sieht man auch, und das betrifft auch die Verwendung dieser Einkünfte. Daran verdient nämlich im Wesentlichen eine kleine Oberschicht und ihre Arbeits- und Dienstkräfte, also in der Ölindustrie da von Venezuela waren das im Wesentlichen 100.000. Und diese Einkünfte werden dann von den privaten Nutznießern weitgehend unproduktiv aufgezehrt bzw. fließen ins Ausland, weil einfach dort zu wenig lohnende Anlagen zu finden sind. Und der Staat kümmert sich dann auch mit seinem Staatshaushalt vornehmlich um die Sicherstellung dieser Ölökonomie und deren Nutznießung, also mit einer auf deren Bedarf zugeschnittenen Infrastruktur, entsprechenden Konzessionen und so weiter. Also auch und gerade für die hat dann erstmal das Funktionieren der Ölökonomie Priorität, weil sie mit der als entscheidende Devisenquelle rechnen. Und dafür holen sie sich dann auch Kapital von auswärts ins Land, das diese Quellen mit erschließt, davon profitiert, das Staatsinteresse ausnutzt und sich Sonderkonditionen zusichern lässt, so sehr und so, dass der Staat sich dann oft mit niedrigen Abgaben begnügt, um sich dann den Kapitalzufluss und auswärtigen Kredit zu sichern. Und drittens und vor allem betrifft das aber, also dieses, wenn man so will, kapitalistische Handicap. Das nationale Geld, also diese Länder sind alle mehr oder weniger Schuldnerländer besonderer Art, die mehrheitlich unter Devisennot leiden. Und der Grund, mal ganz generell gesagt, ist zu viel Staatskredit, den sie sich einfach leisten und leisten wollen und müssen, der in der Nation keine Geschäftsgrundlage hat, aber in die Welt kommt und deswegen eine Rieseninflation produziert und deswegen das Geld, um das sich dann das Geschäftsleben dort dreht, auf das all diese Länder und die in ihnen rumfuhrwerkenden Geschäftsinteressen aus sind, ist dann gar nicht letztlich ihr eigenes, sondern der Dollar, oder es nimmt zumindest Maß am Dollar, wird dann an dem auch blamiert, weil Anleger verlässliches Geld wollen und daran das nationale Geld messen und deswegen dann, weil es für sie kein verlässliches, taugliches ist, vom Staat Dollargarantien verlangen und die dann auch in Anspruch nehmen. Also sind die Staaten, wenn schon ihre Geschäftswelt national nicht genügend zustande bringt und deswegen auch nicht so viel Dollars verdienen kann, wie dann staatlich gebraucht, wird zunehmend auf internationalen Kredit angewiesen und die Nationen ringen eigentlich laufend um ihre internationale Zahlungs- und Geschäftsfähigkeit. So dass alles, bin dann mit diesem Kapitel dann demnächst zu Ende, das alles hat diese Nation natürlich nicht zufriedengestellt, ist aber mit den Staatsanstrengungen, den Mangel eben an ausreichendem kapitalistischen Wachstum durch staatliche Förderung dieses ihres nationalen Standards loszuwerden, gar nicht besser geworden. Im Gegenteil, das hat ihren Kredit eigentlich erst recht beschädigt. Also ausgerechnet das Bemühen, ihrem nationalen Geld, ihren Staatsschulden, ihrer staatlichen Finanzgebaren eine Geschäftsgrundlage zu verschaffen, also eine weltmarktfähige nationale Produktion eben mit der Mobilisierung von Staatskredit aufzubauen, hat die Staatsschulden aufgebläht, ohne dass ein entsprechendes Wachstum an Geschäft zustande gekommen wäre. Und entgegen allen Reden von Fehlern und so weiter und dass die da ihr Scheitern selber verantwortet hätten, gescheitert ist das eigentlich schlicht an der überlegenen Konkurrenz der etablierten Weltmarktmächte und an deren Macht entsprechende Weltmarktbedingungen durchzusetzen und die nationalen Schutzschranken dieser Länder einzureißen und sich mit ihrem überlegenen Kapital dann an deren Aufbauanstrengungen zu beteiligen, soweit es sich für sie lohnt. Also haben solche Bemühungen das Geld erst recht inflationiert, die Länder erst recht auf Außenkredit verwiesen und die Außenverbindlichkeiten explodieren lassen. Und das hat dann auch in vergleichsweise gut gestellten Ölern Venezuela wie in anderen Ländern zu Wirtschaftskrise und Staatshaushaltsnotstand und Ende der 80er nicht zum ersten Mal in eine regelrechte gesamtlateinamerikanische Schuldenkrise geführt. Daraus haben die Regierungen dann im Verein mit IWF und den internationalen Anlegern mehr oder weniger geschlossen den Schluss gezogen, dass es also dann eben nicht so sehr der Weg geht, Kapital bei sich staatlich zu schaffen zu wollen, sondern dass man einfach das Kapital, was es gibt, erobern und sich den Kredit sichern muss dadurch, dass man das Land internationalen Anlegern noch ganz anders und vermehrt anbietet. Darauf haben die mit ihrer Gläubigermacht ja auch gedrängt. Dafür haben die sich dann zurechtgemacht, darauf ausgerichtet, erstens ihre nationalen Haushalte auf Schuldendienst und auf die Attraktion von Kapital ausgerichtet, ihr nationales Inventar, staatliche Einrichtungen und so weiter privatisiert und das alles versehen mit neuen geldpolitischen Garantien für die Dollarwertigkeit von Gewinnen. Haben damit dann ja auch vermehrt und verstärkt Multis ins Land geholt, allerdings damit auch von deren Maßstäben alles abhängig gemacht, was jetzt noch läuft, und was als nicht lohnend dann eingestellt wird, was als Bedingung für lohnend eingefordert wird. So sind dann Wasser, Strom, Telekommunikation als privatisierte Geschäfte auf jeden Fall mal für die Massen unerschwinglich geworden. Und an denen, eben also an den Massen, ist auf der anderen Seite wegen der Konsolidierung der Staatshaushalte, ihrer Ausrichtung auf Schuldenbedienung gespart worden, wo das überhaupt geht. Also nicht nur Staatsprojekte ökonomischer Natur, sondern auch die Beschäftigungsverhältnisse und die paar sozialen Leistungen, die der Staat mal für nötig und machbar befunden hat, ziemlich reduziert und eingestellt worden. Also gerade im Staatsbereich all dieser Länder große Entlassungswellen und Lohndrückerei passiert. Als sich dieser neue Weg von Haus aus mit einem gehörigen Schub an Verarmung und Verelendung einhergegangen. Noch eine Bemerkung, weil das hier unter dem Schlagwort vom Neoliberalismus immer als ein Werk ziemlicher Unvernunft und einseitiger doktrinärer Verblendung behandelt wird. Der Neoliberal, also das, was unter Neoliberalismus läuft, was ich da kurz sehr abstrakt angegeben habe, ist eben gar keine falsche Theorie, also Anwendung einer falschen Theorie. Ist auch nicht einfach blindwütiger Fanatismus oder nationale Verrücktheit, sondern einfach der Rigorismus, im Weltmarkt vorankommen zu wollen, im Verein und mit Hilfe der Agenturen und erfolgreichen Subjekte des Weltgeschäfts. Und das hat diesen Staaten ja auch neuen Kredit und Milliardenzuflüsse aus Privatisierung eingebracht. Allerdings einmalig und um den Preis bald neuerlich wachsender Schuldenlasten, also einer neuen Schuldenkrise eigentlich. Am Ende zum Beispiel eben bei Argentinien mit wirklicher Zahlungsunfähigkeit, mit dem Zusammenbruch der Geld- und Kreditzirkulation, mit Geldentwertung zulasten der Massen und im Gefolge davon schon wieder ein Verarmungsschub neuer Qualität. Bei all diesen Anstrengungen ist die erste und entscheidende Adresse, sowohl was die Märkte für ihre Rohstoffe, wie das Kapital, auf das sie setzen, das ins Land kommen soll, eigentlich die USA, und umgekehrt ist die auch der Hauptnutznießer dieser Anstrengungen, der Hauptkreditgeber und vor allem die wesentliche Bestimmungsmacht im IWF, was die Welthandelskonditionen angeht. Das ist eigentlich die ökonomische Bedeutung des, geläufigen Schlagworts vom Hinterhof. Und die USA haben außerdem als Aufsichtsmacht, die sie ja vor Urzeiten schon in der Monroe-Doktrin für diese Region verbindlich ein eigenständiges Interventionsrecht reserviert hat, auch die ganze Zeit dafür gesorgt, dass die politischen Herrschaften im Prinzip nicht aus dem Ruder laufen und das radikale Gegenwehr weitgehend ausgemerzt worden ist. Also das ist ja jedem bekannt, dass die Geschichte Lateinamerikas nicht bloß, aber vor allem auch zu Zeiten des Kalten Kriegs eine Geschichte der Erledigung von Guerilla-Bewegungen war, von Niederschlagen sozialer Widerstands- und Aufstandsversuche, ein Kampf gegen falsche Regierung, unmittelbares US-Eingreifen und Isolierung und Schwächung und Schädigung Kubas als bleibende Ausnahme und Störfall. Also das ist die politische Seite von Hinterhof. Damit bin ich eigentlich beim zweiten Kapitel, nämlich der lateinamerikanischen Dauerkritik an diesem Status ihrer Nation und die radikale Alternative von Chavez in diesem Ensemble von lateinamerikanischer Kritik zu. So viel ist klar. Unzufriedenheit ist unvermeidlich. Also wenn die Kritiker dieses Links, das, was sie da Linksrutsch nennen, nicht so vernagelt, parteilich wären, dann wäre ihnen eigentlich selbstverständlich, dass national gesonnene Politiker mit einem solchen Zustand nicht abfinden wollen und können, wo kein nationaler Ertrag, wo aus den Verhältnissen also auch gar nicht der erwartete, der beabsichtigte Dienst an ihrem Land und dessen Vorankommen zustande kommt, sondern wo sie eben ambitioniert auf den Weltmarkt bezogen, wie sie sind, eigentlich immer feststellen müssen, dass ihre Gegebenheiten ziemlich ruiniert werden und dass sie sich im Grunde in einen permanenten, umfassenden Staatsnotstand hineingewirtschaftet haben und laufen mit Beschwerden bis zum Aufruhr von Bevölkerungsmassen zu tun haben, den sie dann gewaltsam niederhalten, was einerseits als Erfordernis ewig anerkannt, andererseits natürlich als vom Ideal einer nationalen nützlichen, brauchbaren, zumindest ordnungsmäßig befriedeten Bevölkerung immerzu ärgerlich und Diskussionsstreit ist. Also in diesen Ländern ist dann deswegen auch laufend der Vorwurf des nationalen Verrats und des radikalen Versagens unterwegs. Also nach der Sichtweise, da haben Falsche die Hand auf die Nation gelegt, da werden nationale Mittel zweckentfremdet, werden Beschwerden über nationalen Ausverkauf, insbesondere an die Yankees, und Korruptionsvorwürfe gegen national vergessene Politiker, die sich willfährig dem IWF beugen, das ist einfach allgegenwärtig. Und eben auch Kritik am unbefriedigenden Zustand des Volks, der immerzu die Notwendigkeit von dessen gewaltsamer Befriedigung aufwirft. Und damit ist eigentlich mit dieser Unzufriedenheit, mit dieser Kritik, mit diesem hier wird nicht national gewirtschaftet, auch immerzu die Frage nach den grundsätzlichen Richtlinien nationalen Regierens unterwegs und der Streit über Vorstellungen guten Regierens. Weil solche Vorwürfe messen ja die Lage an Vorstellungen vom richtigen Gang der Nation. Also sollte man auch als Begutachter bei der Analyse darauf achten, weil es entscheidend ist, welchen besseren Umgang mit den kulminierenden Gegensätzen und nationalen Notlagen die denn eigentlich meinen, wie sie das Staatswohl definieren und welche Rolle sie dem Volk zuschreiben und welche Aufgabe dem Staat zumessen. Wenn sie sich über die Unhaltbarkeit ihrer nationalen Lage und über Skandale, der Skandal in das ist beschweren. Ich will es nur sagen, um dann die Position von Chavez zu kennzeichnen. Es macht jetzt schon einen Unterschied, ob in den ruinösen Wirkungen der mangelnde nationale Erfolg im Weltmarkt angeklagt wird. Oder ob die ruinösen Wirkungen auf Land und Leute durch Weltmarkt und Dollar selber der Grund der Unzufriedenheit sind. Es ist eben ein Unterschied, ob die schlechte Lage des Volks als Beweis für die schlechte Lage des Staats angeführt wird, dass also das Volk als Ressource staatlicher Macht und als Quelle seiner Bereicherung nichts taugt, oder ob das Volk, dass das Volk so verkommt, also das Volkselend selber, als ein national einer Politik nichtwürdiger Skandal angeprangert wird. Macht eben einen Unterschied, ob die Klagen daher rühren, dass die nationalen Ressourcen begutachtet werden als Quellen nationaler Bereicherung, die mehr sprudeln sollen. Also auch immerzu als Hebel dafür, oder ob sie als Aufbaumittel angesehen werden, um das Volk in einen anderen Zustand zu versetzen. Und was den Ruf nach mehr Gerechtigkeit und nationaler Souveränität beinhaltet, ist eigentlich in all diesen Fragen der Unterschied zwischen Lula und Chavez durchaus bemerkbar und den sollte man auch erstmal festhalten, gerade deswegen, weil der Lula ja von Globalisierungsgegnern durchaus zum hoffnungsvollen Linksrutsch gezählt wird. Also bei dem verdanken sich die Klagen über mangelnde Souveränität und die verbalen Angriffe auf Multis wirklich dem enttäuschten Anspruch, die Stellung der Nation im Weltmarkt zu verbessern. Und er will auch dafür und ist deswegen auch in seinen Äußerungen in Sachen Weltmarktgerechtigkeit dann immer wieder radikal. Er will diese Bedingungen korrigieren, beklagt die Einseitigkeit der Anforderungen und lässt dann aber doch die Festlegungen und Anforderungen von IWF und Anlegern, die Attraktivität für Finanzkapitalisten und so weiter, als oberste Sachnotwendigkeiten gelten, dem die sozialen Belange untergeordnet werden und das heißt dann immer faktisch geopfert werden müssen. Und dafür erhält er dann ja auch einiges an internationaler Anerkennung. Bei Chavez andererseits, oder im Gegensatz dazu, zielt der Ruf nach mehr Gerechtigkeit und nationaler Souveränität eigentlich auf diese eingeforderten Sachzwänge selbst, die er als national unerträglich ablehnt. Er vertritt mit seinen moralischen Anklagen, mit seinen Beschwerden nämlich einen anderen Standpunkt und verfolgt eine nationale Entwicklung anderer Natur. Also so viel jedenfalls ist generell, egal was man im Einzelnen von seinen ganzen Maßnahmen halten mag, bemerklich, er verfolgt nicht das Ideal vom Volk als besserer Verfügungsmasse, sondern macht sich das Volkswohl und sei es auch nach ziemlich bescheidenen Maßstäben zum Zweck, also definiert im Grund die Nation als ein umfassendes Sozialprogramm, das eben die Massen, insbesondere die im absoluten Elend, die Slumbevölkerung und so weiter voranbringen soll. Und wenn er pathetisch verkündet, dem Volk seine Würde wiederzugeben, ist eben das gemeint, soweit es das Materielle betrifft. Die sollen mit ihren Lebensbedürfnissen anerkannt sein und irgendwie den Maßstab ordentlichen Regierens bilden. Und das soll dann auch den Staat tragen, eine wirkliche Einheit von Volk und Führung materiell begründen. Und dazu sieht er sich dann auch befähigt, mit dem Geld, über das der Staat aus ganz anderen Quellen als den produktiven Leistungen seiner Bevölkerung verfügt. Um es mal einzuordnen, also dieses Programm dient also wirklich nicht mehr dem alten Ziel, mehr nationale kapitalistische Ökonomie in Gang zu bringen und dem Ideal, das Volk ließ sich dafür irgendwie nützlich machen und aufmöbeln, dass man als Schwellenland im Weltmarkt vorankommt. Es ist eben gar nicht berechnet auf ein Arbeitsvolk, das mit seiner Arbeit kapitalistischen Reichtum mehrt, sondern, ist mal anders ausgedrückt, das Programm hat eigentlich den Charakter einer Rettung der Nation gegen die ruinösen Sachgesetzlichkeiten des Weltmarkts. Aufs Volk bezogen, er will dessen kapitalistische Überflüssigkeit und den Charakter als nationale Belastung nicht gelten lassen, sondern will irgendwie durch staatliche Hilfe zur Selbsthilfe, also für die Paupers, zu einer tätigen Selbstversorgung befähigen und es damit zu einer alternativen Staatsbasis machen, auch wenn die das im Sinne eines lohnarbeitenden Volks schon gar nicht nach dem praktischen Urteil der bisher für das Land maßstabsetzenden Kapitalisten aus den Metropolen und damit auch für den Staat nicht sind. Also eigentlich stellt er die Verhältnisse ziemlich auf den Kopf. Er will den Status des Volks als nutzlose Überbevölkerung des kapitalistischen Geschäfts nicht gelten lassen und will deswegen auch das kapitalistische Geschäft als Maßstab und Hebel für den Fortschritt seines Landes nicht gelten lassen. Lässt also damit auch die bisher gültig gemachten Reichtumsinteressen als letztlich alternativlose Vorgaben für die Nation, aus denen die das Beste zu machen hätte, nicht gelten. Das läuft also so ein Programm darauf hinaus, die ganze Nation ziemlich gründlich neu aufzustellen. Ist eine Infragestellung und Umdefinition aller bisher gültigen Verhältnisse von oben. Also ein ziemliches Kampfprogramm und, wenn man so will, eine Art Staatsneugründung. Und das in Auseinandersetzung mit den ja immer noch geltenden machtvollen Interessen, die in diesem Staat eben beheimatet sind und unterwegs sind. Und praktisch zeigt sich dann auch im Innern, wie umstürzlerisch der Zweck wirklich ist, nationale Verhältnisse dort halbwegs massenverträglich aushaltbar gestalten zu wollen und qua Staat ein irgendwie ordentliches Volk schaffen zu wollen. Allerdings auch der prekäre Charakter dieses Programms ist nicht zu übersehen. Es bleibt ja gerade in seinen entscheidenden Grundlagen weltmarktsbezogen. Die Mittel, die das Land aus dem bezieht, über die es selber überhaupt nur bedingt kommandiert, werden als Mittel und Hebel dafür beansprucht und hergenommen, national die Folgen der Weltmarktabhängigkeit zu korrigieren oder überhaupt prinzipiell in Frage zu stellen und das Volk aus seinem Elend rauszubringen. Damit bin ich beim dritten Kapitel, die Umsetzung dieses Alternativprogramms. Ist mal schnell. Das gerät zu einem einzigen Kampfprogramm. Erstens, um das erforderliche staatliche Kommando über die vorhandenen nationalen Ressourcen. Zweitens, also ein Kampf um die Verwandlung von bisher staatsbestimmenden Geschäftsinteressen in Beiträge und Mittel für alternative Staatszwecke. Und drittens, in einem Kampf um die Organisation einer alternativen Volkswirtschaft und eines alternativen Volkslebens mit Staatsmitteln. So was das erste, also das erforderliche staatliche Kommando angeht über die nationalen Ressourcen. Da ist der erste und entscheidende Punkt, den der Chavez immer so ausdrückt, wir müssen die Ölsouveränität zurückgewinnen. Also die staatliche Verfügung über die einzige nationale Reichtumsquelle, die Ölwirtschaft, dem alternativen Zweck dienstbar zu machen. Eine Haupt- und Staatsaffäre ist es schon, den formell staatlichen Ölkonzern wirklich unter entsprechende Staatsregie zu stellen. Also dafür zu sorgen, dass da nicht mehr ein Management, das in die eigene Tasche wirtschaftet, das Auslandsanlagen als Gewinnverschiebemittel tätigt, also dem Staat möglichst viel Geld entzieht, dass nicht mehr das über den Ölkonzern bestimmt, dass also der Staat selber erstens mit seiner Pflicht zu Zahlungen ordentlich durchdringt, die ordentlich organisiert und zweitens das Unternehmen selber sozialpflichtig macht. Das hat ja auch, ist ja bekannt, zu einem ziemlichen bis an den Rand des ökonomischen Zusammenbruchs gehenden Kampf der politischen, neuen politischen Führung mit dem Ölkonzern geführt. Sage ich dann gleich noch was dazu. Zu zweitens heißt Ölsouveränität zurückgewinnen, den Multis neue Konditionen aufnötigen. Die haben bisher auch und gerade in Venezuela unter dieser formell staatlichen Regie dieses Staats, dieser staatlichen Ölfördergesellschaft ziemlich frei gewirtschaftet, haben mit der alle möglichen Kooperationsverträge abgeschlossen, sodass jeder, der es wissen will, immer sagen kann, naja, was heißt schon staatliche Ölwirtschaft? Mehr als 40% der ganzen Ölförderung waren eigentlich in ausländischer Hand, und zwar zu Konditionen, die extra Profite garantiert haben und den Staat äußerst schlecht gestellt haben. Ich erspare mir da die Stellungnahmen vom Chavez dazu, weil das Prinzip, weil mir es ins Prinzip geht. Also jetzt werden da Abgaben neu geregelt, Konzessionen in Frage gestellt und neu verhandelt, auf Staatsmehrheit an diesen Unternehmungen geachtet und außerdem nach Möglichkeit diversifiziert, also die Abhängigkeit von eben diesen Multis, um die zu mildern. Das Ganze ist eine Renationalisierung, die mehr verfolgt als bloß Einnahmeerhöhungen. Die zielt eben auf die Verfügbarmachung als nationales Aufbaumittel. Der Staatskonzern soll sich durch ein neues Kommando mit seinen Gewinnrechnungen zugleich als sozialer Fortschrittsmotor bewähren und internationale Ölmultis sollen sich auf eine diesem Staat dienliche Kooperation verpflichten lassen. Und im selben Sinn werden auch andere elementare Unternehmen verstaatlicht, also Wasser, Stromversorgung, Telekom, um überhaupt die erwünschten Dienste zu sichern und deren Leistungen nicht eben dem Privaten zu überlassen. Also wird von Staats wegen eigentlich ziemlich umfassend die Eigentumsfrage neu gestellt und eben in einem Sinn, der erkennen lässt, dass ein anderer Umgang mit den Mitteln geplant und beabsichtigt ist. Dem dient dann auch, also der Absicherung des staatlichen Geldkommandos, eine neue Devisenbewirtschaftung und entsprechende Gesetze, um den laufenden Abfluss von Devisen zu verhindern und den Staat Mittel für seine sozialen Aufbauzwecke zu erhalten, die er eben benötigt. Alles ein ziemlich widersprüchliches Unterfangen, wie man merkt. Aber da will ich noch was dazu sagen, weil das alles ein Bezug, ein Umgang mit Dollarabhängigkeit, ein bleibender Bezug auf den Weltmarkt ist, der hier in diesen Friktionen, in diesen Auseinandersetzungen sich eben sehr gegensätzlich und für Venezuela durchaus hemmend niederschlägt. Mit all dem sind nämlich erstens die Multis herausgefordert. Schließlich sind das, was da der Staat als sein Eigentum jetzt neu mit Beschlag belegt, ihre bevorzugten Anlageobjekte, ihr Eigentum, also auch Objekte ihrer Verdienstansprüche, die in der Zeit vorher anerkannt, gefördert und als Leitlinie nationaler Wirtschaftspolitik gegolten haben. Jetzt ist wurscht wie Kompromiss bereit, im Prinzip Unterordnung und Einschränkung durch ein staatliches Kommando Arrangements verlangt, also führt das Ganze auch zu ziemlich heftigen, andauernden und weitreichenden juristischen, politischen und ökonomischen Streitigkeiten. Die Multis bestehen auf langfristigen Verpflichtungen, drohen mit Entzug, erzwingen also Rücksichten und lassen sich auf der anderen Seite auf neue Konditionen ein, weil und so weiter immer noch ausreichend lohnend sind. Geschädigt und herausgefordert ist andererseits vor allem das nationale Management der Ölwirtschaft, dessen Bereicherungsinteresse da elementar angegriffen ist. aber auch, wie sich da in Venezuela gezeigt hat, ein Gutteil der Arbeiterschaft und die Ölgewerkschaft sind gegen den Staat, gegen dieses Programm, gegen die Verstaatlichung, also die neuen Konditionen des staatlichen Erdöl, der staatlichen Erdölwirtschaft angetreten. Das hat zu viel Fingerzeigen geführt. Da sieht man doch, dass dieses Programm von Chavez den Titel Volksfreundlichkeit und die Zustimmung, die er für sich ins Feld führt, gar nicht verdient, sondern dass es breite Kreise gegen sich hat. Also gibt es auch dazu ein Wort zu sagen. Es ist eben auch dort und in dieser Erdölgesellschaft sehr radikal der gewerkschaftliche Fehler organisiert gewesen. Die Abhängigkeit vom Betrieb als einen positiven Besitzstand zu verstehen, den es zu verteidigen gilt. Ein Privileg, das man nicht opfern will, und es hat ja dort auch den Charakter der Besserstellung. Also ist dieser Aufruhr, dieses Gewerkschaft beteiligt sich mit dem Management an Sabotage, an Betriebsstilllegung, an Widerstand, eigentlich der radikale Endpunkt davon, dass die Gewerkschaft Konkurrenzinteressen von Beschäftigten vertritt, ausgerechnet gegen einen Staat, der sich soziale Werke zum Zweck gesetzt hat, sich auf die Seite von Profiteuren geschlagen hat, von Betriebseigeninteressen und mit denen quasi den Standpunkt der Pfründe gemeinsam kämpferisch verteidigt hat. Der Staat also hat diese Auseinandersetzung mühsam, aber dann doch durchgestanden. Das Management ist im Wesentlichen ausgewechselt worden. Die Gewerkschaft ist zerschlagen worden, eine neue gegründet worden. Der ökonomische Schaden ist beträchtlich gewesen und die Gegnerschaft existiert eben nach wie vor, hat allerdings den unmittelbaren Einfluss auf diese wesentliche Quelle verloren. Zum dritten Punkt dieses ganzen inneren Durchsetzungsprogramms, also die Staatsanstrengungen und Staatsausgaben für den Aufbau eines alternativen Volkswirtschaftslebens. Auch da sind lauter Gegensätze und gegensätzliche Interessen herausgefordert und machen sich geltend. So nach der einen Seite, wer so antritt, der muss das Volk ja überhaupt erst dahin bringen und befähigen, unter staatlicher Leitung ökonomisch tätig zu werden. Überhaupt mit den beschränkten Mitteln sich eine irgendwie ausreichende Grundlage zu schaffen. Es taugt von sich aus als diese Elendsmannschaft, die es bisher war, nämlich nicht und gibt mit seinen Leistungen schon gleich gar nicht all die Mittel her, die für den sozialen Fortschritt da ins Auge gefasst sind. Zumal so gesagt, es hilft ja nichts, wenn man da einen neuen Menschen und furchtbar viel Solidarität propagiert. Es ist eben dann am Ende immer doch noch eine Frage der, naja, mal so gesagt, geistigen Verfassung, der Kenntnisse, vor allem der materiellen Mittel und ihrer Organisation, der dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen, was von diesem Zweck und wir aufgeht. Also hat der Chavez und seiner Unterstützermannschaft die nötigen staatlichen Initiativen inszeniert und finanziert, überhaupt ein ordentliches mit den elementaren Notwendigkeiten und dann auch Fähigkeiten ausgestattetes Volk zu schaffen und sich betätigen zu lassen. Und dahin gehören eben die am Anfang schon zitierten Missionen für alles, was hierzulande so in etwa unter die selbstverständlichsten Grundgegebenheiten eines Staatsvolks fällt, was eigentlich noch der jeder Jugendarbeitslose und Hartz-IV-Empfänger als Bürger mitbekommt, weil und soweit es eben für die generelle kapitalistische Nutzbarmachung und die Erhaltung auch jedes Volks als ausnutzbare Ressource erforderlich ist, dort unter deren Umständen in Lateinamerika aber offenkundig überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also Lesen und Schreiben, eine elementare Gesundheitsversorgung und dann der Aufbau von einfachen sozialen Netzwerken in den Elendsvierteln und auf dem Land. Und das alles zunächst mit Hilfe des Militärs und mit Staatsangestellten und dann zunehmend durch Mobilisierungskampagnen und mit Hilfe und unter Beteiligung der Bevölkerung und aus der herausgebildeten und eben Beschäftigten, die die NZZ so schön angegriffen hat, helfen. Nach der anderen Seite erfordert das einen Umbau der nationalen Ökonomie, der lauter gegensätzliche Interessen im Staatssinn da zusammenzwingen will. Der also Geldrechnungen tangiert, die in ihren betätigten Kriterien und Ansprüchen nicht gelten lassen will, aber auch nicht einfach abschafft. Also der eine Privatwirtschaft, die da auf Anpassung an Zwecke der Volksversorgung hinorganisiert, beschnitten wird, staatliche Eingriffe erfährt und unter neue staatliche Kommandos gestellt wird, also eine Sozialpflichtigkeit neuer Natur, Beschäftigungspflichten in gewissem Maße und Mindestlöhne, für Beschäftigung dann aber auch Anreize, auf der anderen Seite dann daneben Bildung von Kooperativen mit Staatshilfe und Übernahmen von bankrotten Unternehmen durch Belegschaften, dann Formen von weitreichender Mitbestimmung in Staatsunternehmen und eben lauter sogenannte Unternehmen sozialer Produktion, wo die NZZ ja so gehässig gesagt hat, die alle künstlich sind, weil sie nicht dem unmittelbaren Zwang zur Rentabilität unterworfen worden sind, sondern alle gemäß dem Ideal, dem Volk Arbeit zu verschaffen, aber auch die aus Rechnung mit Kosten und Gewinn nicht einfach entlassen. Landkooperativen sind dann gebildet worden, Landverteilung in Gang gesetzt worden und dann auch mit Mitteln ausgestattet worden, um eben für die Läden, die da aufgemacht worden sind, die mit staatlicher Unterstützung billig die elementarsten Lebensmittel da zur Verfügung stellen. Und Landkooperativen sind dann eben eine Abteilung, die diese mit Lebensmitteln beliefern soll. Daneben ist dann der ganze informelle Sektor im Grunde der Ökonomie in ein staatlich gefördertes Kleingewerbe mit Mikrokrediten und eine Art bescheidener, geregelter Volksökonomie für einfache Gebrauchsgüter damit geschaffen worden. Mit den Volksläden ist dann eine neue Sorte Konkurrenz zum Privathandel vom Staatswegen und im Dienste eben der Volksversorgung eingerichtet und gefördert worden. Das alles ist ein ziemlich elementarer Anschlag Eigentumsinteressen. Schließlich sind die Geldrechnungen dort von Handel und Unternehmen, die da jetzt staatsdienlich beschnitten und untergeordnet und manipuliert werden, und der Großgrundbesitz, der da in seinen Besitzansprüchen beschränkt wird, eigentlich die Geschäftssphären gewesen, deren Freiheiten und Rücksichtslosigkeit gegen alle soziale Belange gerade elementares Geschäftsgebot, Geschäftsgrundlage und eben anerkanntes Recht gewesen sind. Es hat ja bisher gar keine Rücksichten auf Arbeitskraft gebraucht, wenn Massen nicht einmal als Reservearmee gebraucht werden. Und es ist eben mit Preistreiberei auch noch an den Elementarbedürfnissen verdient worden. Und der Großgrundbesitz durch legalisierten Landrauf und Vertreibung seinen Besitz mehr, also quasi als Privatherrschaft mit Duldung der Herrschaft fungiert. Da ist eben schon der Eigentumsnachweis des angeeigneten Bodens und erst recht die Konfiszierung von brachliegendem Land ein einziger Anschlag auf deren Verfügungsgewalt und deren beanspruchtes Recht in diesem Land. Also es ist ein ganz neuer Gegensatz und Streit unterwegs, eben nicht mehr der alte Dauerstreit zwischen Staat und den Fraktionen der Geschäftswelt um ein besseres Gelingen des beide Seiten nie zufriedenstellenden Wachstums in der Nation. Der alte Widerspruch, sodass die staatlichen Interessen an Bereicherung nicht ordentlich durch Wachstum bedient werden, der immer umgeschlagen ist eigentlich in die Auseinandersetzung darum, wie dann der Staat am besten als Diener, der für die unbefriedigten Geschäftsinteressen fungieren kann und soll. Bei diesem alten Streit war immer eins selbstverständlich und eigentlich mit Korruption und Gewalt auch abgesichert, dass gerade weil die Nation unter Kapitalmangel leidet, das, was es dann an Kapitalinteressen und Geschäften gibt, eben besondere Freiheiten braucht und dass auch entgegenstehende Staatsgesichtspunkte und Rechtsregelungen dann und so weit zurückzustehen haben und gegen die rücksichtslos agiert werden können muss. An die Stelle dieser Auseinandersetzung tritt jetzt glatt eine neue und ganz andere, nämlich um die Dienste der Geschäftswelt für den neuen sozialen Staatsaufbau, also um wirklich Ein- und Unterordnung unter diesen zur Geschäftswelt gar nicht passenden staatlichen Zweck. Chavez tritt zwar mit dem mehr oder weniger überzeugten Anspruch an, also dass alles müsste und sollte sich eigentlich versöhnen lassen, und agitiert auch dafür mehr oder weniger berechnend. Es ist und bleibt aber ein Anschlag auf die bisherigen Grundlagen nationalen Wirtschaftens und er bekommt es daher auch in dem Maße, wie klar wird, dass er es mit seinem Umbau ernst meint, mit immer erbitterteren Feinden zu tun. Er macht notgedrungen oder berechnend alle möglichen Angebote und Kompromisse, gibt aber angesichts der laufend erfahrenen Gegnerschaft seinen Zweck nicht auf, sondern radikalisiert sich eigentlich bei dessen Durchsetzung. Und kriegt im Grunde laufend mit der Bekämpfung von Sabotage zu tun, droht dagegen mit rücksichtsloseren Enteignungen und so weiter. Und dieser Kampf und diese Auseinandersetzung ist ja immer noch unterwegs im Land. Das Programm, das ganze Programm gerät daher und kommt damit zu meinem vierten, eigentlich dann erstmal abschließenden Punkt, gerät damit zu einem dauernden Machtkampf nach innen und nach außen. Also schon nach innen zunächst, um überhaupt an die Macht zu kommen. Schon das ist kein normaler demokratischer Weg auf der Grundlage nationalen Einverständnisses. Der Chavez durchbricht mit dem alternativen Staatszweck auch das bisherige politische Einverständnis in allem Streit, also die geregelten Herrschaftsmechanismen, das Wechselspiel von zwei Parteien, die mit ihrem Wechsel im Prinzip das Kommando der herrschenden Kreise gesichert haben, gegen alle mit diesen Zuständen aufkommenden Widerstände und Unzufriedenheiten. Und dieses Programm stellt ja auch unmittelbar eine Herausforderung damit an das Militär dar. Also an die Macht, die in den Friktionen und nationalen Krisenlagen immer der laufend gefragte Garant der nationalen Ordnung war und ist. Die Unterstützung in diesem staatlichen Gewaltapparat, also nicht ein aufständisches Volk, das da die Machtfrage gestellt hat, sind dann auch erstmal die, sozusagen, elementare Grundlage für seinen Aufstieg gewesen. Nämlich die Militärkreise, aus denen er ja selber kommt, die den Niedergang der Nation und die laufende Gewalt gegen das Volk einfach nicht einsehen wollten und nicht mehr dulden wollten. Sein erster Versuch, an die Macht zu kommen, war ja 1992 ein Putsch. Er hat Anhänger im Militär gesucht und gefunden und hat sich dann auf den langen Weg durch die demokratischen Institutionen sozusagen zum Präsidentenamt gemacht, hat Zuspruch aus politischen Kreisen erhalten, die den Staatsnotstand dann, wie verschieden auch immer, als Versagen der nationalen Politik verstanden haben und eben auch einen Wechsel gewollt haben. Und er hat schließlich den Massenzuspruch erhalten und damit eigentlich und ist damit eigentlich endgültig für alle Oppositionellen respektabel geworden, weil die Massen ihm das Versprechen einer ihren sozialen Nöten verpflichteten Führung geglaubt haben. Und sie haben glatt einmal, soweit es den Chavez und das, was er vermag, angeht, recht behalten. Ergebnis dieses nationalen Umschwungs, also dieses Führungswechsels, ist allerdings, dass seitdem der Machtkampf fortdauert, dass er mit dem demokratischen Führungswechsel gar nicht erledigt ist, weil es eben gar keine geteilte Staatsräson ist, sondern diese eigentümliche Lage, dass der Staatsführer im Grund am Anfang mehr, inzwischen weniger, gegen den eigenen Staatsapparat, gegen die Mehrheit der Elite, gegen den größten Teil der Geschäftswelt und der nationalen Bourgeoisie und gegen die ganze öffentlich herrschende Meinung sein Programm durchsetzen musste und immer noch muss. Er hat sich immer wieder demokratisch legitimieren lassen, nach allen Grundsätzen, mit Volksabstimmungen, mit Wahlen. Es hat nichts genutzt, der Widerstand ist anhaltend. Die offene Verweigerung der Opposition aktenkundig, also immer noch die Drohung mit Putsch, einen hat es ja schon gegeben, Sabotage vom bisherigen Stützen der Gesellschaft, dieses Staatsprogramms, dieses Staats, also immerzu unterwegs. Also hat die Staatsneugründung auch geheißen, dass sich der Mann mit seiner Wahl dann die Macht überhaupt erst aneignen muss, sich auch nach der Seite das Kommando überhaupt erst sichern muss und die Machtstrukturen und den Staat mit seinem ganzen bürokratischen Inventar im Sinne seines alternativen Programms umwandeln muss. also nach der politischen Seite hin auch die bisher herrschenden Interessen zurückdrängen und den Machtgenuss. Also alles, was ihm da als persönlicher Machtdrang vorgehalten wird, ist eigentlich dem elementaren Erfordernis geschuldet, sich überhaupt durchzusetzen. Und dafür hat er nicht nur neues Personal und gar nicht bloß ihm gefügige Gefolgsleute, sondern möglichst Aktivisten dieses Programms heranzubilden und einzusetzen versucht, sondern er ist auch ständig unterwegs, eben wegen dieser Auseinandersetzung Anhänger seiner Sache zu schaffen, hat sich eine ganze Verfassung gegeben, in der das Volk eigentlich mit Rechten ausgestattet wird, die quasi von unten ihm immerzu eine Hilfestellung und Legitimation in dieser Auseinandersetzung verschaffen sollen. Auf der anderen Seite zunehmende Vollmachten für sich zubilligen lassen, eben um den Fortschritt durch mehr Befugnisse voranzubringen nach Art einer Notstandsregierung. Und hat sich in all diesen Bemühungen eben auch nach der politischen Seite hin durch die anhaltenden Anfeindungen seiner Gegner nicht einschüchtern, sondern eigentlich eher radikalisieren lassen. Was das Volk angeht, der ja wirklich dem mal eine andere Rolle zugebilligt und zugedacht und hinorganisiert, als ein normaler demokratischer Führer, der da das Stimmvieh antreten lässt, um es dann nach nationalen Notwendigkeiten zu kommandieren und gehorchen zu lassen. Eigentlich macht er nach wie vor lauter Anstrengungen, um sein Volk politisch zu Aktivisten zu machen, weil er die Massen eben als solche, als Aktivisten und Mitträger gerade auch im Machtkampf braucht. Also er agitiert unerlässlich als Anleiter, als Vorbild, als oberster volksverbundener Aktivist, liefert dem Volk einerseits die Erfolgsmeldung, die Beweise seines Engagements, dann auch die Feindbilder, gegen wen sie anzutreten haben, die Errungenschaften, die sie verteidigen und mit ihm voranbringen und zum Sieg führen sollen. Und er agitiert nicht bloß dafür, sondern er organisiert ja auch ständig Aufmärsche, lässt die für den Kampf gegen die Gegner antreten, stattet sie mit Überwachungsrechten aus, und so organisiert sich dann und betätigt sich im Land ein ganzes alternatives politisches Alltagsleben. Von Aufpassen, von Verhindern, von Sabotage, von Kleinversammlungen, von Nachbarschaftsaktionen, Solidaritätszirkel, die unterwegs sind, um Feinde aufzuspüren, um Widerstände anzuzeigen, um an Tankstellen dafür zu sorgen, dass Benzin ausgegeben wird und so weiter. So alles solche Aktionen mit Unterstützung der Massen, Widerstände im Land immerzu zurückzudrängen und auf der anderen Seite Großaufmärsche, wo eben das einfache Volk unmittelbar seine Unterstützung bekunden und betätigen kann. Auf der anderen Seite, also auf der Seite der Führung, gibt es angesichts dessen dann natürlich einen wachsenden Bedarf, das Programm, das da per Wahl an die Macht gekommen ist, das da aus den unterschiedlichsten Parteien und Vorstellungen sich zusammensetzt, wenn man so will, politisch zu verobjektivieren und damit zur gültigen Staatsräson zu machen. Also die Gegensätze der verschiedenen Kräfte, politischen Kräfte, die das tragen, und das Durcheinander der massenhaften Basisaktivitäten unter feste Richtlinien zu bringen. Es ist eben so etwas wie eine Erblast dieses vielgepriesenen Wegs einer breiten politischen Bewegung unterschiedlicher Gruppen und Interessen, dass eben lauter unterschiedliche und gegensätzliche Vorstellungen im Einzelnen wie überhaupt über den generellen Weg in der Bewegung um Einfluss ringen. Sie werden oft mehr eigentlich durch die Gegner und durch die Beteiligung am Staatsmachen und letzten Endes durch die Führungsfigur, die da sich immerzu engagiert und Kommandos sichert, als durch programmatische Einigkeit und verlässliche Einigkeit in Sachen, wie es vorangehen soll, zusammengehalten. Insbesondere die Fortschritte, also das, was da an Radikalisierung passiert, das, was der Chavez sehr offensiv unter dem Motto, die, was alles zu tun ist, entwickelt sich in der Praxis. Was da unterwegs ist und strittig ist, eben das ist laufend ein Hemmnis, führt zu Auseinandersetzungen und dem soll das Programm der Vereinheitlichung in einer neuen Einheitspartei abhelfen und damit sind dann wieder neue Auseinandersetzungen unterwegs, ob überhaupt und in welche Richtung die geschaffen werden kann und soll und wer sich da einordnet oder nicht und wie sich das ziemlich bunte Basistreiben künftig gestalten soll und wie aus der Bewegung und ob überhaupt aus dieser Bewegung eben sowas wie ein verbindliches, parteienmäßig organisiertes Staatsprogramm festgelegter Natur werden soll. Soweit das, was ich als Machtkampf gekennzeichnet habe, nach innen. Nach außen. Es ist ja so, dass schon in diesen inneren Auseinandersetzungen das Ausland nicht unbeteiligt ist. Es ist eben so, der Chavez kann im Einzelnen noch so sehr auf die Notwendigkeiten des Ölgeschäfts und sogar und insbesondere, was die Lieferverpflichtungen gegenüber den USA angeht, Rücksicht nehmen. Auch wenn er mit seinem Öl in die Weltmarktgegebenheiten einbezogen bleibt, von denen abhängig bleibt, und er auch weiterhin mit dieser Reichtumsquelle und den daran geknüpften Notwendigkeiten rechnen muss und will, er leistet sich einfach Eingriffe in das auswärts beanspruchte ökonomische und politische Recht auf die Verfügbarkeit dieser Mittel, auf die Sicherheit ihres eben für auswärts beanspruchten Gebrauchs. International gelten eben andere Rechnungen und Beaufsichtigungsansprüche, als das mit den Einkünften aus dem Rohstoffgeschäft ausgerechnet gegen Verelendung der Bevölkerung angegangen wird. Insofern, und da lässt sich der Chavez in seiner Propaganda ja auch nicht lumpen, bestreitet er die Ansprüche insbesondere der USA, aber auch Europas und der Multis und eben der politischen Weltmarktorganisationen auf freie Verfügung über, was immer schön heißt, unser Öl, bestreitet die Zweckbestimmung der Gelder für die Aufrechterhaltung und Förderung dieser Verfügung, ihr Recycling über Schuldendienst in die Metropolen und eigentlich insgesamt und grundsätzlich die Rolle des Landes als unter den Bedingungen des globalisierten Kapitals quasi Besitzstand zur freien geschäftlichen Verfügung und gleichgültig gegen die nationalen Folgen. So gesehen kündigt er seinen prinzipiell seinen Willen auf, sich da an diese einseitigen Gegebenheiten zu halten und daran abzuarbeiten, den Anforderungen anzubequemen, die die darin gültig gemachten Interessen stellen. Und insofern ist es dann ein Störfall, insbesondere der US-Aufsichtsmacht allerdings ersten Ranges. Und er hat es deswegen eben auch mit Drohungen und Anfeindungen noch ganz anderer Art als im Innern zu tun. Für die USA und letztlich auch für die entscheidenden europäischen Länder ist klar, dass der eigentlich nicht tragbar ist. Dementsprechend wird er dann auch von Amerika diplomatisch einsortiert an der Schwelle zum Schurkenstaat. Die schüren die innere Opposition und Widerstände, betreiben die Isolierung und haben ein Waffenembargo erlassen und bauen Nachbarstaaten durchaus als Bedrohung auf. Also insbesondere Kolumbien ist da ja einschlägig. Dagegen wehrt sich und dagegen stellt sich der Chavez auf als Vorreiter und Vorkämpfer für sowas wie emphatisch eine neue Weltordnung. Er ist unterwegs als pathetischer Propagandist eines Aufbruchs dahin, diplomatisch vom Weltsozialforum, also von der kritischen Weltöffentlichkeit bis zur UNO, propagiert er die Befreiung der Staaten und eine andere Weltordnungsgerechtigkeit, wahre Souveränität, also das Ideal einer Selbstbestimmung der Staaten und sagt auch immer, was damit insbesondere gemeint ist, nämlich das Abschütteln der US-Dominanz. Er lässt an seiner regelrechten Verachtung Amerikas keinen Zweifel und ist sich nicht zu schad, den Anfeindungen, die ihm entgegenschlagen, ungefähr auf dieselbe Art und Weise zu kontern und den Bush für leicht verrückt und für einen irgendwie ziemlich durchgeknallten Menschen zu erklären. Vielleicht nicht gerade die richtige Analyse dessen, was ein amerikanischer Präsident ist und vermag, aber immerhin eine Bekundung des Willens und des Anspruchs und des Anrechts, selber zu definieren, was eigentlich anständige, eben politisch verantwortliche Weltordnung seiner Meinung nach ist. Und das ist ja nicht bloß Propaganda, sondern eigentlich ein ganzes, dann auch getätigtes Programm, ungefähr mit der Perspektive und gemäß dem Ideal, alle möglichen Staaten und Völker, die von der US-Dominanz betroffen sind, unter ihr leiden, hätten damit auch ein ausreichendes gemeinsames Interesse und könnten sich zusammentun. Zusammentun also für eine internationale Staatenordnung mit Staatenbeziehungen, da ist er, die propagiert er unerlässlich, die nicht unablässig, die nicht auf einseitige ökonomische Ausnutzung anderer Länder, auf politische Beförderung von nationalen Kapitalnutzen, auf auswärtiges Verdienen und Reinregieren in andere Staaten ausgerichtet ist, sondern so das Ideal, was er mal ausnahmsweise nicht bloß diplomatisch berechnet, eben für dieses konkurrenzmäßige andere Staaten beeinflussen wollen, hernimmt. Also diese Redeweise vom wechselseitigen Nutzen, die nimmt er mal halbwegs ernst und propagiert sie als Grundlage für einen Zusammenschluss gegen Vorherrschaft, hatte also die Idee, es ginge, und es wäre doch zu machen, in der gegenwärtigen Staatenwelt Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, die sich friedlicher, freier und eben mit Respekt vor der Souveränität gestalten ließen, ohne Diktat, also Rechnungen mit nationalem Fortschritt, vielleicht auch mit Welthandel, aber ohne den darin eingeschlossenen Gegensatz bei der Rechnung mit den Ressourcen anderer Staaten als Mittel eigener Berechnung. So, und insofern und so weit ist er dann auch wirklich nicht wie üblich auf nach außen, auf Machtgewinn, also auf Positionsgewinn in der Konkurrenz aus. Wenn er von multipolarer Welt redet, dann eben nicht wie andere Staaten, die sich eine bessere Stellung in der Konkurrenz, eben einen Aufbrechen des amerikanisch beanspruchten Weltordnungsmonopols im Sinne einer eigenen Kompetenz dazu, im Sinne von mehr eben entsprechende Kompetenz bei Ihnen vorstellen. Sondern er denkt und richtet sich dann auch an alle wirklichen und vorgestellten Geschädigten einer US-dominierten Weltordnung und der imperialistischen Verhältnisse mit dem Angebot, die Einengungen und Einmischungen in nationale Interessen loszuwerden, und mit dem Ideal endlich wirklich national und das heißt nur dem eigenen Land verpflichtet agieren zu können. Und nimmt es dann notgedrungen auch immer wieder und doch nicht so genau mit dem, was die verschiedenen Staaten, an die er sich da wendet, dann wirklich wollen, wenn er sie ideell und diplomatisch so vereinnahmt und entsprechende Beziehungen mit ihnen knüpfen will. Mit diesem Programm will er sich zugleich sein nationales Projekt gegen die Bedrohung durch die USA absichern. Gegen Anfeindungen, also denen sein Land von sich aus überhaupt nicht gewachsen ist. Was die Gewaltfrage für sich angeht, ist er ja darauf zurückgeworfen, was das Ölgeschäft nicht nur an ökonomischen, sondern auch an Machtmitteln hergibt, im Grunde in dieser Konstellation lächerlich wenig und auf den Verteidigungswillen halt seines Volkes. Also unternimmt er lauter außenpolitische Bemühungen, die einseitige Abhängigkeit zu vermindern, Verbündete zu gewinnen und veranstaltet eine Außenpolitik letztlich eben als ständigen Kampf um mehr Gegenkräfte gegen diese Bedrohung. Dafür setzt er dann wiederum das Öl und die Öldollars als Hebel ein. Zwar nicht unmittelbar gegen die USA, das wäre dann auch sowohl ökonomisch wie politisch ziemlich ruinös, auch wenn er damit droht, sondern eigentlich mit Rücksicht darauf, dass seine Mittel, so verrückt es eben ist, zum Gutteil aus der Ecke stammen, die er selber mit ihren Ansprüchen beschränken, loswerden will, nämlich aus den USA. Aber Öl als begrenzte politische Waffe doch, um eben sich loszulösen aus solchen Abhängigkeiten und die US-Erpressungsmacht und Erpressung zu durchbrechen, und entsprechende Beziehungen und Bündnisse zustande zu bringen. Also wo die USA eigentlich das Öl und ihre strategische Macht übers Öl als Gebot der Unterordnung, als Ausrichtung, Verfügung und Kontrolle beanspruchen, da versucht er genau das Umgekehrte. Und dieses Angebot richtet sich erstens an, ja, wenn man so will, wirklich in etwa gleichgesinnte Verbündete, also insbesondere an Kuba, wo eben Öl gegen Ärzte ausgemacht worden sind, wo also nicht Öl als Weltmarktmittel für Weltmarktverdienste eingesetzt wird, sondern als eine Art zwischenstaatliche Überlebens- und Entwicklungshilfe in der Not mit einer neuen Verrechnungsweise, als eben Helfer gegen die Riesennot nach der einen Seite, in dem doppelten Sinn, es wird ein Preis berechnet, der weit unter dem Weltmarktpreis liegt, und zweitens wird ausgemacht, dass der so weit wie möglich gar nicht bezahlt, sondern mit materiellen Gegenleistungen, an denen Venezuela gelegen ist, entgolden wird, die dann auch wieder irgendwie eben in Dollars verrechnet, aber auch nicht bezahlt werden. Ähnliches mit Bolivien. Da fördert er also wirklich mit diesen Alternativbeziehungen auch Verbündete und daneben ähnliche Abmachungen, aber mit anderen Staaten der Region, also mit armen Ländern, die eben von diesem potenteren Staat und von Venezuela als ihnen gegenüber reichen Land Öl zu Sonderkonditionen und auch gegen materielle Gegenleistungen erhalten. Also wenn man so will, wirkliche Not- und Schadensfälle des Weltmarkts, allerdings schon da mit völlig unterschiedlichen staatlichen Berechnungen. Also keineswegs als gleichermaßen Verbündete wie Kuba. Dann richtete er sich an seiner Meinung nach gleich Betroffene, nämlich überhaupt das gesamte Lateinamerika, insbesondere Brasilien und Argentinien. Gleich Betroffene unter dem Vorzeichen, dass sie einen Gegenentwurf und ein Gegenprogramm zum US-Anspruch eben auf Lateinamerika als besondere Einfluss- und Aufsichtssphäre machen wollen, propagiert ein dagegen vereintes Lateinamerika, also den Süden, einen vereinten Süden als heilsame Gegenmacht, und entwirft gleich eine ganze Gegenwelt zu den imperialistischen Einflussmitteln und Institutionen, die die USA dominieren, sein alternatives Wirtschaftsbündnis, das dann sozialen Fortschritt und wechselseitigen Nutzen dienen soll, ein eigenes lateinamerikanisches Militärbündnis, eine eigene Einheitswährung, ein echtes Entwicklungs- und Hungerbekämpfungsprogramm Lateinamerikas, ein eigenes Energieprogramm für Energieversorgungsstrukturen, die dann mit Venezuelas Hilfe und unter seiner Leitung von der Abhängigkeit von den eingerichteten Öllieferbeziehungen freimachen sollen. Also ein ganzes Spiegelbild eigentlich der allgemeinen und speziell auf Lateinamerika bezogenen imperialistischen Ordnung, aber eben als antiimperialistisches Gegenprogramm. Und agitiert dann auch praktisch für solche Beziehungen. Brasilien und Argentinien kauft auf denen Schulden mit seinen Öldollars ab, wie wenn also die Unterstützung in deren Devisen- und Schuldenaffären ungefähr dasselbe wäre, wie wenn er Kubas Devisennöte lindert. Er appelliert an deren nationale Interessen und stellt ihnen also ungefähr so etwas Gleiches, wie ihm vorschwebt, fordert ihn damit auch heraus, treibt sie an oder möchte sie vorantreiben und stellt die damit immerzu vor die Frage, wie sie es dann eigentlich wirklich mit ihrer Opposition gegen IWF-Diktate, US-dominierte Wirtschaftszonenprojekte und überhaupt US-Vormacht halten. Und es ist da nicht zu übersehen, dass da die vielbeschworene Lateinamerika-Staatensolidarität als ziemlich berechnendes Ja-Aber ausfällt. Das, was er ihnen da als Angebot macht, wird eben von Argentinien und von Brasilien in deren Berechnungen als Schwellenland, als lateinamerikanische Führungsgrößen von denen einbezogen und wo nützlich und wofür deren Leiden an der US-Vormacht dienlich angesehen, begrüßt und ansonsten abgelehnt. Also diese minderbemittelten, aber ambitionierten Konkurrenten in Welthandels- und Weltordnungsaffären kalkulieren mit ihm also als brauchbarer Hilfe einerseits, dann aber auch als Konkurrenten in Fragen der Energiepolitik und der weltpolitischen Ausrichtung, bis dahin, dass Lula gleichzeitig lateinamerikanische Gemeinsamkeit, Zukunftsperspektiven für den Mercosur projektiert und auf der anderen Seite in Richtung USA ziemlich demonstrativ sich als Chavez bremsende Ordnungsmacht anbietet und in diesem Sinn auch, also in diesem doppelten Sinn, in den lateinamerikanischen Nachbarländern unterwegs ist. Wechselseitigen Nutzen definiert der dann eben doch ganz anders und kalkuliert die Angebote als Mittel für seine Weltmarktbeziehungen ein, aber eben nicht als Alternative zu dem, zum US-Markt, zu Biotreibstoffgeschäften und so weiter, sondern als im Zweifelsfall lohnende Unterstützung dabei. Es ist eben dann doch was anderes, um eine Position auf dem Weltmarkt zu kämpfen, sich auf dem US-Markt bessere Konditionen verschaffen zu wollen, auf die Anerkennung von Washington aus zu sein, wenn es um einen UN-Sitz geht, also um die Anerkennung als Mitobermacht und das dann in Vertretung ganz Lateinamerikas. Das erfährt der Chavez dann auch in dem Hin und Her. Das lässt ihn dann wieder nicht ruhen. Und er agitiert dann seinerseits in der Umgebung nach Kräften für sein Lateinamerika. Auf der anderen Seite sortiert er die ganze Welt nach multipolaren, eben mit der US-Dominanz unzufriedenen Ansprechpartnern für solche Beziehungen und landet dann mehr oder weniger notwendigerweise oder auch notgedrungenerweise bei Staaten, die mit seinem Programm eigentlich wenig gemein haben. Halt bei erklärten US-Feindstaaten, bei Ölstaaten, wo er dann für eine gemeinsame Ölpolitik unter diesen Konkurrenten wirbt, dann aber auch bei Russland und China, also potenten Antipoden und Weltmarktaufsteigern, die um ihren gehobenen Rang in der imperialistischen Konkurrenz ringen, die also gar nichts mit seinem Anti-Imperialismus und der darin eingeschlossenen Förderung eines echten Völkernutzens haben. Auch da setzt er dann im Wesentlichen eigentlich faktisch auf deren Ölinteressen, auf deren Bedarf und Interesse an Absprachen über den Umgang mit diesem strategischen Gut neben und gegen die USA. Und von all dem verspricht er sich also selber ein Stück Unabhängigkeit von den USA, indem er sich an deren Konkurrenten wendet, sich deren Berechnungen anbietet und dadurch zunutze machen will. Also das ist insofern und insoweit der notwendig beschränkte Versuch, sich mitten in der imperialistischen Staatenverhältnissen überhaupt mit seinem Gegenprogramm zu behaupten. was da alles gegen die Bedrohung hilft, mit denen er und sein Venezuela es zu tun haben und kriegen. Ist also abhängig und bleibt im Grund abhängig von innerimperialistischen Konkurrenzlagen, von gar nicht mit eben diesem Programm solidarischen Konkurrenzberechnungen potentere Staaten, machtvollere Subjekte und von der Kalkulation der USA mit denen und von der amerikanischen Einordnung dieser Konkurrenten in ihre Weltkontrollperspektiven. Und dabei ist so viel klar, sodass nicht nur die USA, sondern auch Europas Obermächte im Prinzip nicht gewillt sind, Venezuelas Aufstand grundsätzlich anders zu beurteilen, denn als eine Herausforderung auch an sie. Weil diese Art guten Regierens, also auch in ihrem Aufsichtsprogramm für ordentliche Weltmarkt- und Weltstaatenverhältnisse einfach nicht vorgesehen ist. Also so gesehen ist eigentlich kein Grund für hoffnungsvolle Propaganda einer bolivarischen Morgenröte oder Ähnlichem, sondern, und dazu wollte ich dann auch beitragen, der Auftakt, im Grund das Ganze, der Auftakt für Überlegungen, wie der ökonomischen und politischen Macht der eben beherrschenden imperialistischen Staatensubjekte denn beizukommen ist, so wo die eigentlich ihre Quellen haben, also zu treffen sind. Das führt dann allerdings von Venezuela, von diesem Aufstand zurück in die, wie es so schön heißt, kapitalistischen Metropolen mit ihren ökonomischen Potenzen, mit ihrem Kapital, mit ihrer funktionierenden Ausbeutung, also mit ihren lohnarbeitenden und demografisch folgsamen Völkern und mit den daraus bezogenen Fähigkeiten zur globalen Konkurrenz, um die Bereicherung an und zur Kontrolle über andere Nationen. Das wollte ich eben nur so vage als sozusagen Schlussperspektive andeuten und mache hier erstmal soweit Schluss, vielleicht gibt es ja Nachfragen oder Einwände oder sowas, wären jetzt also angebracht und schon.